Man sieht Burkas auf dem Wochenmarkt und seit einigen Jahren nehmen die Probleme zu beim Anfertigen der Reisepässe oder auch bei Trauungen. Deshalb hat der kommunistische Abgeordnete André Gérin eine Untersuchungskommission im Parlament beantragt und dafür gleich die Unterstützung von 5 Dutzend Abgeordneten unterschiedlichster Couleur bekommen. Konservative Regierung auf den Zug eines Kommunisten aufspringt, kommt auch nicht alle Tage vor. Wir müssen der Sache auf den Grund gehen, um uns über das Ausmaß dieses Phänomens klar zu werden. Wenn das Ergebnis der Untersuchung klar herauskäme, dass die Frauen zum Tragen der Burka gezwungen werden, was also gegen die Prinzipien unserer Republik wäre, dann würden die Regierung und das Parlament alle Konsequenzen ziehen und warum nicht auch ein Gesetz erlassen, meinte Regierungssprecher Luc Chatel. Soweit würde freilich der für Immigration zuständige Minister Eric Besson nicht unbedingt gehen wollen, obwohl er persönlich das Tragen der Burka nicht befürwortet. Durch Bildung, durch Unterrichtung, auf dem Weg des Dialogs und nicht per Gesetz muss aus Sicht des ehemaligen Sozialisten das Tragen der Burka in der Öffentlichkeit verhindert werden. So uneins wie die Regierung scheint sich auch die Bevölkerung. Der alte Streit, den 2004 schon das Verbot des Schleiertragens in Schulen und anderen Einrichtungen des laizistischen Staates ausgelöst hatte, droht neu aufzuflammen. Wenn eine Frau gezwungen wird, dann stelle ich mir auch die Frage nach einem Verbot. Aber wenn sie es aus Überzeugung tut, was soll da der Streit? Wenn sie sich nicht auf französische Art kleiden wollen, sollen sie doch bei sich zu Hause bleiben. Sie sagt mir, wenn man wirklich den Koran praktiziert, dann muss man nur ein Kopftuch tragen, sich aber nicht völlig verstecken, übersetzt eine junge Muslimin, was ihre kopftuchtragende Mutter zum Thema zu sagen hat. Angeblich sind es vor allem zum Islam übergetretene Französinnen und junge Immigrantenfrauen auf der Suche nach einem neuen Selbstbewusstsein, die sich in die Burka hüllen. Frauenrechtlerinnen wie Siem Habschi von Ni Püt, Ni Soumise, von der Organisation mit dem Namen Weder Nutten noch Unterwürfig, meint jedoch: Es gibt Millionen Frauen wie mich heutzutage, die praktizierende Moslems sind und die Burka nicht akzeptieren. Mit der Burka werden wir quasi eingesperrt. Das bist nicht du. Du läufst in einem ambulanten Gefängnis herum und störst angeblich niemanden. Ich glaube, das ist inakzeptabel. Wir brauchen eine Diskussion und eine Untersuchung. Und wenn wir ein Gesetz brauchen, weshalb nicht? Natürlich lehnt der Islamrat in Frankreich ein Burka-Verbot ab. Wo fängt Religionsfreiheit an und wo werden, wenn überhaupt, die Regeln der Republik verletzt? Das Thema ist emotional hoch aufgeladen und gleich wo man steht, bleibt auch die Frage legitim, die ein Sprecher der Muslime in Frankreich aufgeworfen hat. Wäre es in Zeiten der Krise nicht sinnvoller, einen Untersuchungsausschuss zu den Massenentlassungen einzusetzen, als sich mit einem marginalen Problem wie der Burka zu beschäftigen? Da es keine konkreten Zahlen gibt, bleibt nämlich nur der optische Eindruck, dass Burka-tragende Frauen in der Öffentlichkeit die ganz große Ausnahme sind.